Heute reden wir über den Heiligen Geist und Jesus Christus. The Holy Spirit and Jesus. Der Heilige Geist und Jesus. How important the Holy Spirit was for Jesus. Wie wichtig der Heilige Geist war für Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You cannot separate the Holy Spirit and Christ. Du kannst den Heiligen Geist nicht von Christus trennen. Amen. Amen. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. The Godhead. Amen. Die Gottheit. Amen. Amen. They live in you. Amen. Sie leben in dir. So if somebody, you know, people don't believe in Holy Spirit. Leute, es gibt Leute, die nicht an den Heiligen Geist glauben. Which means you don't believe in God. Das heißt, sie glauben nicht an Gott. Amen. Amen. Because coming to God. Wenn wir zu Gott kommen, without the Holy Spirit, you can never come to God. Müssen wir mit dem Heiligen Geist kommen. The Holy Ghost is the power of God. Denn der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. He is the manifestation of things. Er manifestiert Dinge. Amen. Amen. He brings you to God. Er bringt dich zu He Gott. Is the magnet. Er ist der Magnet. Amen. Amen. That you know that bring you. Without him you can never. And that you know when they called Jesus Beelzebub. Als sie Jesus verflucht haben und ihn Teufel genannt haben. You know they call him Beelzebub. Sie haben ihn Teufel genannt. He was not pleased with that. Hat ihm das nicht gefallen? Why? Because he knows that without the Holy Spirit, you can never be saved. Weil er weiß, dass ohne den Heiligen Geist kann man nicht errettet werden. Praise the Lord. Halleluja. You know, when he was leaving, he introduced the Holy Spirit. Bevor er gegangen ist, hat er uns den Heiligen Geist vorgestellt. He said, I'm going. Er hat gesagt, but ich gehe. Come. Aber der Heilige Geist wird kommen und in euch leben. Amen. Amen. You will live in him and he will live in you. Du wirst in ihm leben und er in euch. Amen. Once you are born again, he lives in you. Wenn That's du wiedergeboren bist, lebt der Heilige Geist Jesus in dir. That is in you, the Holy das ist Jesus Christus, der in As dir ist. Baptism of the Holy Spirit is you are in him. Aber die Taufe des Heiligen Geistes bedeutet, dass du im Heiligen Geist It's bist. Like if I give example, when you drink water, ein Beispiel ist, wenn man zum Beispiel Wasser trinkt and when you jump into the pool, und wenn du in ein Schwimmbecken springst, ist nicht das Gleiche. You, the pool is not inside you. Der you are inside pool, the pool ist nicht in dir drin, sondern du bist im Amen. Pool. But once you drink water, it goes into you. Wenn du Wasser trinkst, geht das Wasser in dich hinein. That's what this born again. Und das ist wiedergeboren. That is the spirit. God's spirit is now inside you. Der Geist von Christus ist jetzt in dir. Baptism of the Holy Spirit is so important. Die Taufe des Heiligen Geistes ist sehr wichtig. And to call it Beelzebub. Und diese teuflisch zu nennen, Jesus was not pleased with it. Das hat Jesus nicht gefallen. Because without the Holy Spirit, denn ohne den Heiligen Jesus Geist can do nothing. Kann Jesus nichts tun. Amen. Amen. Before he started, the power of the Holy Spirit. Because the Heiligen Geist. You know the baptism, the heaven was opened. There was a spirit. It came like a dove on him. That's the Holy Spirit. Amen. We go there later. Amen. You cannot separate the Holy Spirit and Christ. Are we saved? Mercy. Mm-hmm. You cannot separate the Holy Spirit and Christ. Du kannst den Heiligen Geist nicht von Christus trennen. Beware of those that go about preaching the Holy Spirit and Pope. Nimm nicht in Acht vor den Leuten, die den Heiligen Geist und den Papst predigen. You know, just say, you know, people, I heard that. Mohammed is the Holy Spirit. Our Pope is the Holy Spirit. Es gibt Leute, die glauben, dass der Papst der Heilige Geist ist, oder dass Mohammed der Heilige Geist ist. Amen. The Holy Spirit. You know, some they will attach the Holy Spirit to Pope. Einige verbinden den Heiligen Geist mit dem Papst. Then some will say, okay, it's not Pope, but you go through Pope. Or you go through Mary. Oder es ist Maria. They will mention Holy Spirit, but they will also mention Mary. Sie sagen Heiliger Geist, aber sagen aber gleichzeitig auch Maria. There is nothing like Holy Spirit and Mary. Aber es gibt nicht den Heiligen Geist und Maria. Amen. Amen. It's only through Christ. Jesus said, I am the way, the only way. The truth and the life. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. The only way. Der einzige Weg. Not a way. Nicht nur ein Weg. That is John 14, verse 6. Let's go there. Amen. Praise the Lord. Halleluja. John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Johannes 14,6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. You cannot go to the true God. Du kannst nicht zum wahrhaften Gott gehen, durch den Papst, through Mary, oder durch Maria, through Mohammed, durch Mohammed, through religion, durch Religion, only through Christ. Nur durch Christus. No one go to the Father except niemand geht zum Vater, by me alone, by me. Nur durch Jesus alleine. Praise the Lord. Hallelujah. Is either Jesus is a liar. Entweder ist Jesus ein Lügner. Or he is the true God. Oder er ist der wahrhafte Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We know he's never a liar. Aber er ist kein Lügner. Amen. Amen. The way of those that go about preaching the Holy Spirit and angels. Dann nimmt euch auch eine Art von Leuten, die Heiligen Geist und Engel gemeinsam they believe there is Holy Spirit. Sie glauben, dass den Heiligen Geist. That they attach angels to it. Aber sie verbinden das mit Engeln. Angel Michael, Angel Gabriel, you know, Angel Gabriel. Angel Michael, they say holy. Once you just mention their name, they say holy. You are greater than the angels. Menschen, die Engel anbeten, aber es ist auch nicht richtig. Wir sind größer als Engel. Why? Because of the Christ in you. Wegen Christus in uns. Amen. Amen. You are great. You are going to judge the angels. Wir werden über die Engel richten. God's children are going to judge the angels. Na Gott, werden über die Engel richten. That's 1 Corinthians 6. Let's go there. 1 Korinther 6. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You don't worship angels. Wir beten Engel nicht an. You don't worship God through angels, through any angel. Amen. Gott nicht an durch Engel. That is no longer Christ. It's no longer Jesus. It's no longer the true God. It's now Satan. Mit der Wahrheit zu tun, das ist Teufel. You go to, you are going to miss something, but it's Satan. You go straight to Satan. Damit gehst du zum Teufel. Amen. Amen. If you read it from verse 1 so that we understand it better. 1 Corinthians 6 from verse 1. 1 Korinther 6, Vers 1. He said, "Yet any of you having a matter against another go to law before the unjust and not before the saint?" He's telling us how to settle matter. Er erklärt uns, wie wir Dinge regeln. How to settle cases, amen? Wie wir Streit schlichten. If I offend you, you come to me. Wenn ich dich verärgere, dann kommst du zu mir. If you offend me, I should come to you. Wenn du du mich verärgert hast, komme ich auch zu dir. Amen. Amen. And if I say that it's not working, wenn ich sehe, then das I go to a child of God. Gehe ich zu einem Kind Gottes. That I know that knows the truth. Wo ich weiß, dass es die Wahrheit kennt. And you see, I bring that person in. Und bring die Person dann dazu. And so that we now settle up. Damit sie vielleicht nicht falsch verstehen. Wenn wir nicht zulassen, dass Gottes Wort uns schlichtet. Eigentlich sollte Gottes Wort unser Streitschlichter sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, you know how Christ's word settles you. Wisst ihr, wie uns Gottes Wort schlichtet? You know, if you are even the one that somebody offend. Das wenn dir Unrecht getan wurde. You know how many times you offend Jesus. Denk mal darüber nach, wie oft wir Jesus Christus schon you Unrecht know, getan for all, he came to die for you. Und dennoch ist er gekommen für uns all zu sterben. For all, he said, I will live in you, I will never gesagt, leave you, I will never forsake you. Werde ich in euch leben und euch nicht verlassen, egal welche Fehler ihr begeht. He is not in you because you don't make mistakes. Er ist nicht in dir, weil du keine Fehler begehst. Amen. He is in you because you believe him. Er ist in dir, weil du ihn glaubst. That's how he lives in you. So lebt er in dir. Amen. It's not because you live a holy life. Nicht, weil du ein heiliges Leben führst, sondern du stehst und lebst. He paid for the for your sin. Er hat für eine Sünde he paid bezahlt. The price. Er hat den Preis Amen. Bezahlt. Amen. He now lives in you. Er lebt in dir. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you allow the word, if you go to the word of God is to settle you. Wenn du Gottes Wort gehst, sollte Gottes Wort euch schlichten. Ha, remind yourself of Christ. Nehmt euch an Christus erinnern. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And do ye not know, verse 2, that the saints shall judge the world? There's been somebody there. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Barbara, can you help us to read verse 2, Chat? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden. Praise the Lord. Hallelujah. Do you not know that the saints are judge the world? You are the saint. Ihr seid die Heiligen, ihr Kinder Gottes. Von mir, von Christus, ihr seid die Heiligen. You know, the saint is not Mother Teresa. Die Heiligen ist nicht Mutter Teresa. Praise the Lord. Hallelujah. If you are not saved, you are not the saint. Wenn du nicht errettet bist, the saint is not. Is not. Bist du nicht heilig? You know what religion calls saint. Das, was Religion heilig nennt, ist nicht heilig. It's not Christ. The saints are those that are God's children. Die Heiligen sind die Kinder Gottes. That have Jesus. Die Jesus in sich haben. That know that just embrace Christ alone. Die Jesus akzeptiert that haben. That see Him alone. Die ihn allein sehen. That have relationship. That are hungry of the truth. Die hungrig sind nach der Wahrheit. That are never provoked when they are being evil corrected. Die sich nicht provozieren lassen von wenn sie belehrt werden. Amen. The saints. Die Heiligen, Christ, die Christus amen. Haben in it's sich. Like the Israel. Israel as a country is not the true Israel. Israel als ein Land ist nicht das wahre Israel. Israel as a country is like Nigeria as a country. Israel als ein Land ist so wie Nigeria oder jedes andere Land. Religion fight for them today. Aber religiöse Menschen kämpfen um das Land. Jerusalem. Sind hinter Jerusalem. After what they can see. Sind hinter dem her, was sie we sehen. Don't walk by what we can see. Aber wir wandeln walk by nicht what we cannot see. Nach dem, was wir sehen, sondern nach dem, was wir nicht sehen können. Christus in uns ist das, was wir nicht sehen that's können. What you believe. You don't walk by city. You don't walk by people. You wir lassen uns nicht beherrschen oder kontrollieren von Städten oder von Ländern, sondern von vom Geist Gottes. The Bible said the true Israel are those that, das wahre Israel that believe Christ. Sind die, die an Jesus Christus glauben. Amen. Amen. That's Galatians 3. In Galater 3 steht das. Amen. Amen. Let us go further. Know ye not that you verse 3. Look at it here. Look at verse 3. 1. Korinther 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten des Lebens? Know you know that we shall judge angels. You and me, we are going to judge angels that people serve today. Du und ich, wir werden Engel über Engel richten. He said, you are going to judge angels. Wir werden über Engel richten. How much more things that pertain to this life? Wie viel mehr über die Angelegenheit dieses Lebens? If every little thing provoke you, you cannot even. You see, how can you even judge angels? Wie willst du denn über Engel richten? You cannot even settle just little things and just say, it doesn't matter. I'm no longer there. We are brothers and sisters. Let us be one in Christ. Amen. Amen. If you cannot settle that, how can you even settle angels? Über Engel richten. How can you judge angels? Wie kannst du Engel richten? Amen. You know, not to be provoked. Sich nicht provozieren zu lassen. Without saying Christ, you will be provoked. Ohne Christus you will be provoked. Ist das nicht möglich. And without Christ, you cannot judge the angels. Und ohne Christus kannst du auch nicht über die Engel without richten. Without Christ, you will be provoked. Ohne Christus wirst du. Amen. You will never, you know, forgive. The people say forgive and forget. Leute sagen vergebe und vergesse. You will never forgive. Du wirst es niemals without Christ. Ohne Jesus Christus. You will never forgive your father, your mother, whatever, whoever have done you wrong. Du wirst diesen Menschen, Vater, Mutter, Geschwistern, Freunden, du wirst diesen Menschen niemals vergeben können. We forgive. Why? Wir vergeben, because we have already been forgiven. Weil uns vergeben wurde. Amen. Amen. I don't forgive so that God will forgive. Ich vergebe nicht, damit Gott mir vergibt. Before I will forgive, he has already forgiven. Bevor ich vergeben habe, hat er mir schon vergeben. All my sins, they are past tense. Alle meine Sünden sind vergangen. The sin of tomorrow, you have already forgiven me. Die Sünde, die ich morgen begehen werde, dafür hat er schon bezahlt. That I'm going to forgive the sin I'm going to sin the next year, two years, 10 years. All die Sünden hat er weggewaschen mit seinem Blut. Damit hat er bezahlt am Kreuz. Amen. Amen. People don't like that. Aber es gefällt Leuten Amen. Nicht. Amen. They don't want that. They don't. Sie wollen das nicht. It's so difficult for them to believe schwer, that. Das zu glauben. Jesus is not going to die again. Aber Jesus wird nicht nochmal ans Kreuz he died gehen. For all. Er ist einmal für alle gestorben. Es ist vorbei. Amen. He washed all once and it's alle over. Einmal reingewaschen. Just believe. And thank him. that he is, that he accepts you in spite of who you are. Wir müssen einfach dankbar sein und glauben, dass er uns akzeptiert hat, obwohl wir wir sind. Praise the Lord. Halleluja. Verse 4. If then you have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you, no, not one that shall be able to judge between his brethren? But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Do you get something there? Just get some, you know, some a child of God offend you. You know, instead of going to that person, you know, you go to unsaved. You go to those that are not even in the truth. You know, you discuss with them. Ein Kind Gottes hat dich verärgert, und anstatt das mit diesem Kind Gottes zu klären oder jemanden dazu zu holen, der auch Christus hat, fängst du an, diese Sache mit jemandem zu besprechen oder zu verbreiten, wenn du nicht mehr Jesus hat. Und was wird die Person dir dazu geben? He's going to give you what he has. Sie wird dir das geben, was sie hat. That person may even be your mother. Diese Person ist vielleicht sogar deine Mutter, Geschwister, your uncle, cousin, your friends. You know, they are so many. They are there. Die Jesus nicht haben. Amen. Amen. Your co-workers. Amen. Amen. There are so many. Amen. Das sind viele Leute. Beware of those that. That go about preaching the Holy Spirit and Muhammad, the Holy Spirit and any religion, den Heiligen Geist noch eine andere Religion. Amen. It's the Holy Spirit and Christ. Ist der Heilige Geist und Christus. If it is not Christ, wenn es nicht Christus ist, you know, if it is not Jesus, wenn es nicht Jesus ist, it is not the true Holy Spirit. Ist es nicht der wahre Heilige Geist. Amen. Amen. It is only through Christ that you have the true Holy Spirit. Haben wir den wahren Heiligen Geist. Also beware of those that reject the Holy Spirit. Und durch auch Acht für Leute, die den Heiligen Geist verweigern. Not like you said today. Amen. Those that reject the Holy Spirit. Leute, die den Heiligen Geist verweigern. There are those that reject the Holy. They don't want to hear anything about the Holy Spirit. Die nichts vom Heiligen Geist hören wollen. Amen. You cannot remove the Holy Spirit from the Bible. Aber du kannst den Heiligen Geist nicht von der Bibel entfernen, er ist überall. Especially the New Testament. Das Neue Testament. In Old Testament. Im Alten. There was not much about the Holy Spirit. Gab es nicht viel über den Heiligen Geist. And there was not much about Satan. Da gab es auch nicht viel über den Teufel. Amen. You know, if you read the Old Testament, Satan was not even mentioned a lot. Der Teufel wurde nicht oft genannt im Why? Because man does not have power. You does not have power. You do not have power against Satan. Weil du zu der Zeit hatte der Mensch keine Kraft gegen den Teufel. Amen. You don't have any power against Satan. Man hatte keine Kraft gegen den Teufel. Amen. Amen. Because Jesus have not come. Weil Jesus war da noch nicht If da. If you look at Job, for example, let me just use Job as an example. Wenn du Hiob anschaust, als you know, Beispiel, when Job was having problems, als Hiob Probleme he hatte, could not even deal with it. Konnte er nicht mal damit umgehen. Why? Because you know he doesn't have power to do to Weil er keine Kraft hatte, damit umzugehen. But you don't have any excuse Aber today. Wir haben heute keine Entschuldigung. Because you are He gives you power to deal with things. Er gibt uns die Kraft, um mit Dingen umzugehen. Go to 2 Peter 1. Amen. Amen. He talked about divine power. Amen. Praise the Lord. Amen. 2 Peter 1. 2. Petrus 1. One, two, three. Let me just read it. 1, 2, 3. It says, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. 2. Petrus 1, 1 bis 3. To them that have obtained like precious faith with us, through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. You see, we have here this the first verse talk about we having the same faith. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Wir haben den gleichen Glauben. We have the same faith. Den gleichen Glauben. What we have that is not the same is unbelief. Aber wir haben nicht die gleiche Menge an Unglauben. Your doubt, your fear. Unsere Zweifel sind nicht gleich. You know, we all have the same faith. Wir alle haben die gleiche Menge an Glauben. But what fight our faith is what is different. Aber das, was unseren Glauben angreift, dieser Unglaube, diese Zweifel, davon haben wir nicht alle die gleiche Menge. Amen. Das, was du dir anschaust, schaue ich mir nicht an. Deswegen habe ich nicht die gleichen Versuchungen und nicht die gleichen Angriffe wie du. The doctor can say, we can have, let me say, if we have cancer, for example, two of us. Wenn wir beide Krebs haben, beispielsweise. And the doctor is telling us that we are going to die, both of you. Und der Arzt sagt, dass ich sterben werde, und der Arzt sagt auch, dass du sterben wirst. I can, you know, if I depend on God. Wenn ich mich auf Gott verlasse, Christ, oder auf Christus verlasse. If I believe Christ. Wenn ich Christus the glaube. The word of Christ has said that. That by stripes I am healed. Was sagt, durch seine Wunden wurde ich geheilt? I am already healed. Ich bin nicht geheilt. And you don't go to a computer. Aber du gehst zum Computer. I've been taking those that have died of those sicknesses and diseases. Und googelst Krebs und schaust dir alle Artikel, alle Blog-Einträge, alle Forums-Einträge. If anyone has even lived. Liest du dir durch? And you are occupied with that. Und du hast nur diese Sachen im Kopf. You know, that don't want to have will fight your faith. Dann musst du dich nicht wundern, dass du mehr Angriffe und mehr Kämpfe hast, an Gottes Wort zu glauben, als ich, wenn ich mir das alles nicht reinziehe und nur einfach auf Gottes Wort schaue. Praise the Lord. Halleluja. Then verse 2. It says, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Grace and peace does not... Oh, sometimes I even want to be reading Bible one after the other so that to just... teach all. Amen. Amen. He said, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge. Grace and peace does not come by prayer. Gnade und Frieden kommen nicht durch Gebet. It comes by knowledge. Es kommt durch Erkenntnis. The knowledge you know will give you peace. Das, was du weißt, wird dir Frieden geben. If you know that the word and you start of sickness is just some minutes ago, amen. That if you have the same sickness with somebody that is a child of God, and that child of God believe Christ, and you don't believe, that child of God will have peace, and you will not have peace because you don't believe Christ. Ich habe eben das Beispiel mit der Krankheit genannt, wo zwei Leute die gleiche Krankheit haben und Kinder Gottes sind. Und der eine füttert seine Gedanken mit dieser Welt, mit der Weisheit dieser Welt, und der andere füttert seine Gedanken mit der Weisheit Gottes. Und deswegen hat er auch ein anderes Ergebnis. Grace and peace come through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Then verse 3. He said, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Praise the Lord. Halleluja. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. We have the Holy Spirit. Wir haben den Heiligen Geist. Amen. That help us to believe Christ. Der uns hilft, an Christus zu glauben. Without the Holy Spirit, you ohne can den Heiligen Geist believe Jesus Christ. Können wir niemals an Jesus Christus glauben. Because the natural mind is not designed to believe God. Der natürliche Verstand ist nicht so, dass er Christus glaubt. With your natural mind, you can never believe. Mit deinem Verstand Jesus. Glaubst du nicht an Christus. John 16. Look at John 16. Johannes 16. Amen. Amen. John 16. Johannes 16. You know, if you can believe with your natural mind, Jesus could have just seen who finished everything and remain here. Amen. You cannot believe with your natural mind. Look at it. John 16. Johannes 16. Here, if you look at here, Jesus was preparing to go. Jesus hat sich vorbereitet zu gehen und hat uns den Heiligen Geist vorgestellt. Praise the Lord. Halleluja. Then not because of time. Let's go to verse 13. Johannes 16, 12. He said, I have yet many things to say unto you. I have a lot of things to say to you, but you cannot bear them now. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen, weil ihr den Heiligen Geist nicht habt. Der Heilige Geist ist ein Helfer. Er hilft uns zu verstehen. Amen. Das Wort Gottes ist ein Behälter. Amen. In diesem Wort ist Glauben. Deswegen ist es die Frucht des Geistes. Wenn du die Frucht, die Seed, if you sow the seed, then the eye will be the fruit of the spirit. Wenn du diesen Samen einpflanzt, wird aus diesem Samen die Frucht des Geistes entstehen. Then that is God kind of joy, Gottes kind Freude, of peace, Gottes kind Frieden, of faith. Gottes Glauben. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when he, the spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. God's children should never be, you know, they will say, verwirrt. Confused. Kinder Gottes sollte niemals verwirrt sein. To confused. You know, this one preached it, the other one preached it, churches everywhere. God's children will say you are confused. Then you don't. It means if you say you are confused, you are telling me something that you don't have relationship with the Holy Spirit. Verwirrt bist, zeig mir, dass du keine Beziehung mit dem Heiligen Geist Jesus hast. Is saying here. Jesus sagt hier. He said, howbeit, when he, the Spirit of Truth, is come, he will guide you into all truth. Dass der Geist der Wahrheit uns in alle Wahrheit leiten wird. It means without the Holy Spirit, you can never know the truth. Das heißt, ohne den Heiligen Geist wirst du die Wahrheit you nicht need erkennen. The Holy Spirit to guide du brauchst you den Heiligen Geist, damit er dir because there are a lot of lies zeigt, weil es gibt viele Lügen. Who is getting it? Viele Halbwahrheiten. A lot of lies everywhere. Viele Lügen. Religious lies. Religiöse Lügen. Country's life, tradition. You see all this tradition. Not tradition. Religion is all about the tradition of people. Es geht um die Tradition von Menschen. Amen. Amen. Guide you into all truth. For he shall not speak of himself. That's why you cannot separate Jesus and the Holy Spirit. Deswegen kannst du Jesus und den Heiligen Geist nicht mehr trennen. You cannot say with the Holy Spirit without Christ. Because the Holy Spirit will not speak of himself. Denn der Heilige Geist wird nicht von sich selbst sprechen. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Amen. Amen. He will show you things to come. Er wird dir viele Dinge zeigen, die kommen werden. If you want to know things to come, it is through the Holy Spirit. Wenn du Dinge erkennen willst, die später kommen, ist es durch den Heiligen Geist. You know, if people want to travel, I can remember in Nigeria when, you know, our parents, if people will want to marry, they go to witch doctors. Wenn Leute heiraten wollen, gehen sie zu Pastoren oder sie gehen zu Satanisten, um zu wissen. And ask, is this person, is this with my, they will not say, is he the right person. They will say, will my child prosper with this person? Die Eltern gehen zu diesen Leuten, um zu fragen, ob das Kind mit dieser Person ein erfolgreiches Leben führen wird. Oder kann. Because they are after prosperity. Denn ihnen geht es um Erfolg. See the man, the husband that can take care of my daughter. Ist das ein Mann, der auf meine Tochter aufpassen kann? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, the witch doctor, or the pastor, whatever, whoever they have gone to, we now say, tell them, look for how he's going to, what he's going to tell them, that yes or no. Amen. Und dieser Satanist oder dieser Pastor wird dann halt beten und irgendwelche Sachen machen und dann gucken, ob das stimmt. Today we don't need something like that. Heute brauchen wir sowas God nicht. Children. Die Kinder Gottes. He said the Holy Spirit. We said praise the Lord. Hallelujah. He said the Holy Spirit will show you things to come. Der Heilige Geist wird die Dinge zeigen, die kommen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not pastors will show you things nicht to Pastoren come. Werden uns Dinge offenbaren. Amen. Amen. It's not. You know, if you need the truth, I can help you with the truth. Wenn du die Wahrheit brauchst, kann ich dir dabei helfen. But I will not tell you what to do. Aber ich werde dir nicht sagen, was du Amen. Tun musst. Amen. Then he said, the Holy Spirit will show you things to come. Der Heilige Geist wird dir Dinge zeigen. And not the witch doctors will show you things to come. Und nicht die Satanisten. And not prophetess or prophet will show you things to come. You go to the Holy Spirit. Wenn wir gehen zum Heiligen Geist. Have a relationship with Jesus. Hab Beziehung mit Jesus. The Holy Spirit, you know, is free. He's so free. Und das ist frei. Amen. He shall glorify me. Der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Und he shall glorify me and not Jesus the flesh. Nicht das Fleisch. The Holy Spirit glorifies Jesus. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. If what you are going to do is going to glorify the flesh. Und das, was the du Holy tun wirst, das Fleisch auf verherrlichen wird, hat der Heilige Geist nichts damit zu tun. You know, we can go to the same concert. Wir können zum gleichen Konzert gehen, wo auch Ungläubige hingehen. But our motive aber mein Motiv different. Ist nicht dein Motiv. We can't do, even be doing the same job. Wir können sogar die gleiche Arbeit machen. But our source is different. Aber deine Quelle ist nicht meine Quelle. Our motive mein is Motiv different. Ist nicht dein Motiv. Our value das, was ich wertschätze, schätzt du nicht wert. Amen. Amen. Our value is Christ. Ich schätze Christus. Why am I in this competition? Wieso bin ich in diesem Wettbewerb wegen Christus? It's not because so that people will know me. Nicht damit Leute mich kennen. Or so that I will have money. Oder damit ich Geld. Or so that I will be promoted. Oder damit ich befördert werde. Or so that I will be berühmt. You know what they call a famous. You know what? Bekannt werde. You know what the flesh desires. Das, was das Fleisch will. Amen. He said he shall glorify Jesus. The Holy Spirit is der only Geist where Jesus is. Ist nur da. If you wo value Jesus verherrlicht Jesus, wird. If your motive is Christ, wenn dein Motiv Christus ist, is somebody getting it? Praise the Lord. You know your exam. Deine Prüfung. You know we want to pass like that. Wir wollen unsere Prüfungen bestehen. We want to have victory like that. Wir wollen so erfolgreich sein wie unsere Mitschüler. But why? Aber wieso? Is it for Christ's sake? Ist es wegen Christus? Or for your sake? Oder wegen uns selbst? Or for promotion's sake? Oder damit wir befördert werden? Or so that you know my parents, they will be proud of me. Wir unsere Eltern stolz machen. Oh, I want to go to university. Oder weil ich unbedingt auf die Uni will. I want to further my education. Oder weil ich unbedingt mich weiterbilden if möchte. If it's said the Holy Ghost is only der Heilige Geist ist nur da. You value Christ. Wo Christus verherrlicht wird. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And for now, that is why. It doesn't matter if you win or lose. Deswegen ist es egal, ob du gewinnst oder verlierst. Amen. Amen. I love Christ's ways so much. Ich liebe die Wege von Christus. It gives us peace. Das gibt uns Frieden. No competition with anyone. Keine. Ich stehe nicht im Wettbewerb mit irgendjemandem. Das gibt dir Ruhe. You are not. Yes, you are not in competition with anyone. Du bist mit niemandem in einem Wettkampf. You are not there to win. Du bist nicht da, um zu gewinnen. You are there to promote Christ. Du bist da, um Christus zu verherrlichen. You are there to tell the world that Jesus is the Savior. Du bist da, um der Welt zu sagen, dass Jesus der Retter ist. That is your victory. Er ist dein Sieg. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that I shall take, he shall, said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Everything is for Christ's sake. Alles ist um Christus Amen. Amen. In Colossians 1 said, everything was created by him and for alles him wurde alone. Für ihn und durch ihn. Your life is no longer Leben for you. Gehört nicht mehr dir. Go to Colossians 1. Das praise the Lord. Take your eyes away from you. Take your eyes away from you. Nimm deine Augen weg von dir selbst. Amen. See Christ. Sehe auf Christus. See Christ. Not about I want to pass. I want to be famous. I want to have money. I want to have husband. I want to. You know, it's just let it be Christ alone. Lass look at Colossians 1. Kolosser 1. Amen. Amen. Tanja, please, can you help us to read the 16? Kolosser 1, 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Once you are, you know, it's not about you. Es geht nicht um dich. And that should give you peace. Und das sollte dir Frieden geben. But you don't have, you are not in any competition with anybody. Dass mit niemandem im Wettbewerb steht. Christ knows how to take care of Christus himself. Weiß, wie er auf sich selbst aufpasst. He can take care of his, er kann of auf his sich owner. Selbst aufpassen, auf sein Amen. Eigenes Leben. Amen. You know, Abraham, we were there, when was it? On Wednesday. You know, when the son, Isaac, asked him, where is the animal for the sacrifice? Abraham said, God will provide himself a lamb. Amen? Als, because it's all about him and not about us. Als Isaac, als Isaac seinen Vater gefragt hat, Isaac, sein Vater gefragt hat, wo ist denn das Opfer, Tier, was wir opfern werden für das Brandopfer, hat Abraham gesagt, dass er sich keine Sorgen machen soll, dass Gott versorgen wird. He will provide for himself. Er wird für sich selbst versorgen. Amen. Amen. He did not say he will provide for us. Er hat gesagt, er wird für uns sorgen. What will you? Was wir benutzen for the sacrifice. Für das Opfer. He said he will provide for himself. So, für sich selbst. Because it's not about us, it's about es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. In Christ's way. That is why it's called freedom. Deswegen heißt es Freiheit. Amen. Amen. To free you from competition. Frei gemacht von. To free you from comparing yourself to your brothers and sisters. Mit anderen vergleichen. Amen. You see that you want to be like that. Du siehst ihn, willst du sein wie die, aber ich will wie niemand sein. I'm already who Christ wants ich bin schon me to das, be. Was Christus für mich Christ möchte. In me is my Christus life. In mir ist mein that Leben. Is what I want and that das is who ich. I am. Und das bin ich auch. I am satisfied with damit him. Bin ich zufrieden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Look at it from verse 12. He said, giving thanks unto the Father, which had made us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Colossians 1, verse 12. Who had delivered us from the power of darkness. Vers 13. 13. And had translated us into the kingdom of his dear Son. The power of darkness don't have power over you. Die Kraft Amen. Der Dunkelheit hat keine Kraft mehr. Amen. Amen. You are free from the power of darkness. Von der Kraft der Dunkelheit. You are free from the worries of this world. Von den Sorgen dieser you are Welt. Free from the competition frei of this world. Von den I want to make it. I want to make it. You already made it. Wir Christ haben es schon your, geschafft. With Christ, you are already there. Christus ist unser you are already where he wants you to be. Wir sind schon da, wo er uns haben möchte. Wir sollen zufrieden sein. Amen. Mit ihm. Amen. Christ's word is not expectation. In der Welt von Christus, da erwarten wir nicht. It is not the word of hope. Das ist nicht Hoffnung. Amen. Amen. It is the word of faith. Und das Glauben. Faith and hope are two different things. Denn Glauben und Hoffnung ist nicht das Gleiche. I am not going to be healed. Ich werde nicht reich, sondern ich bin schon reich. I am not going to be rich. Ich werde nicht reich sein. I am already rich. Ich bin schon reich. Why? Because of Christ in me is my wealth. In Christus in mir erst mein Reichtum. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. We don't, you know, sometimes we don't even want to go there. We don't want to believe that. Glauben oder nicht that sagen. Joseph believed it. Aber Josef hat das Beispiel gesagt. As a slave, the Bible called him a prosperous man. Er war ein Sklave und die Bibel hat gesagt, er war ein wohlhabender Mensch. Oh, Daddy, thank you. A prosperous man, no wohlhabender Mensch, it. Wo er he was hatte. The slave. Er war der Sklave. The Bible called him a prosperous die Bibel nennt ihn einen wohlhabenden Menschen. Glaube, dass du schon erfolgreich Amen. Bist wegen Christus. You are not going to prosper. Du wirst nicht erfolgreich. Christ in you is Christus your prosperity. In dir ist dein Erfolg, ist dein Reichtum. Is that not the greatest peace? Ist das nicht der größte Frieden, den man haben kann? You know, the worries of this world. I want to make it. I want to have it. I want to dare. It's always erreichen. The future tense. Es gibt immer so die Zukunft. It is so come. You know, if you slicker, look at some people's throat. It's so long. Leute haben so einen langen Hals. Because he's always is coming. Where will he come? Where will he come? Weil sie immer nach vorne schauen und suchen, was kommen wird. Aber es geht um das, was jetzt schon da ist, und das ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. Who had delivered us from the power of darkness and has translated, or see, heart. You see, who had. Er hat uns schon errettet. This is not going, it's not who is going to deliver us. It's not who is going to deliver us. It's who had. It's past tense. Es ist Vergangenheit, er hat uns schon that errettet. Wir wurden schon errettet. Accept if you are not saved. Es heißt, wenn wir nicht wiedergeboren if you are not saved, sind, nicht wiedergeboren accept sind, Jesus as your Lord and your Savior. Dann akzeptiere Jesus als deinen Herrn und Retter. And once you have him and you are saved, you have been delivered. Weil wenn du errettet worden bist, dann bist du sicher. From the power of darkness and have translated you into the kingdom of his dear Son. You are now in Christ's kingdom. Wir sind jetzt im Königreich von Christus. The two kingdoms on earth. Die zwei Königreiche the dieser Welt. Das Königreich dieser Welt und das Königreich Amen. Von Christus. You are born into Christ's kingdom by choice. Wir sind in das Königreich von Christus geboren worden, weil wir uns dafür entschieden haben. You choose to be born into Christ's world. Du hast dich dafür entschieden, you are in von Christus geboren zu werden. World in this kingdom, the kingdom of this world, by force. Aber in diese Welt hineingeboren zu sein, das ist unabhängig von dir passiert. Du hast dir nicht ausgesucht, you geboren did not zu werden. To come here. Du hast dir nicht ausgesucht, geboren it's zu werden. Opala. It's just opala. Das ist einfach you just find yourself here. Du bist hier. Some will even be blaming their mother or their father. Why did you born me at all? Es gibt Leute, die sich sogar beschweren, sagen, weshalb wurde ich überhaupt geboren? You see, you did not choose to be born into du hast dich nicht world. Entschieden dafür, in diese but Welt you choose geboren to werden. Be born into Christ aber du hast dich entschieden, in die Welt von Christus Amen. Geboren zu werden. To be in this world is the natural world. It's by force. Ist Satan, you know, if you reject Jesus, it will not be automatic for you, for Satan to control your life. Wenn du it's by force. Jesus verweigerst, wirst du, bist du bleibst du beim Teufel like und er wird dich dazu zwingen, bei ihm zu bleiben, weil es einfach so ist. Amen. Amen. Then in verse 14, in whom 14. We have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Vers 15. It says Jesus is the image of invisible God. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. the exact image of God. Das exakte Ebenbild Gottes. Once you see Jesus, you see God. Wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. There is no difference. Das ist kein Unterschied. And that alone will help you to know God. Das allein hilft dir, Gott zu erkennen. You know, when people die, they will say God have taken them. Wenn Leute sterben, sagen viele, dass Gott sie genommen hat. God did not take aber Gott hat sie nicht Jesus genommen. Did not kill anybody Jesus hat niemanden getötet, als er now we help you to know that das God hilft dir is not zu erkennen, dass Gott tötet keine Amen. Menschen. Amen. Then in verse 16, for by him we are all things created. He created you and me. Er hat dich und mich erschaffen. He created everything. Er hat alles erschaffen. And that are in heaven and that are in earth. Daddy. You see, you are either in heaven or you are in earth. Entweder sind wir im Himmel oder auf Erden. Amen. Amen. You choose to be in heaven. Wir entscheiden uns für den I Himmel. I am already in heaven. Ich bin schon im Himmel. Why? Because of Christ in wegen me. Wegen Jesus Christus in mir. You know, Christ is heavenly work. His world is heavenly work. Die Welt von Christus himmlisch. It's different from the natural world. Sie ist anders als diese Welt. This world, the natural world, is full of problems. Diese Welt ist voll von Problemen. But in Christ's world, aber in Christus, Amen, is full of Christ. It's full of peace. It's full of His joy. Das is freedom. Herrscht er, dass sein Frieden und seine Freiheit herrscht. You know, His world is where Satan cannot touch, cannot control. Und seine Welt, die Welt von Jesus, die kann der Teufel nicht angreifen. The natural world. Aber die natürliche Welt. Is where Satan can control your joy, die, your peace. Da kann der Teufel deinen Frieden, und deine Freude und deine Ruhe angreifen. You choose to be in heaven. Du entscheidest dich im Himmel heaven zu sein. To be in heaven is not after you die. Du bist nicht erst im Himmel, wenn du stirbst, sondern hier bist du es schon. Except if you are not, I don't know, if you are not saved. If you are not saved, you are not dead. Wenn du nicht wiedergeboren bist, bist du nicht im Himmel. If you don't renew your mind with Christ, if you don't allow the Christ in your spirit to come to your mind, you are not dead. Dann bist du nicht da. To be in heaven, you know, religion, Christianity, we always say they are going to heaven. Das Christentum sagt immer, dass man irgendwann im Himmel sein wird. Christ Kingdom said that Königreich Gottes glauben wir, dass wir schon im Himmel sind. Jesus said, your will be done on earth as it is in heaven. Jesus sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. It's in heaven to be here. Dass der Himmel sich hier auf Christ's Erden manifestiert. Life for us here is heavenly life. Das Leben, was wir mit Christus hier führen, ist himmlisch. It's different from the natural life. Es ist anders als das natürliche the Leben. The natural life is full of fear. Das natürliche Leben believe, ist voll von Zweifeln und Unglauben und Sorgen. Aber das Leben von Christus ist voll von Frieden und Freude. Das ist kein Wettbewerb. Ich muss nicht schön sein, um meinen Ehepartner endlich zu haben. Ich muss nicht erst gebildet sein, damit ich heiraten kann. Because you know, for you to have your mate is not based on your outside. Weil diese Ehe schließt sich nicht durch Äußerlichkeiten it's zusammen. Based on Christ alone. Sie schließt sich durch Christus and zusammen. It's based on, you know, Adam sie gründet auf Christus allein. You know, did Adam, choose? Adam hat sich he entschieden. Did not choose. Adam hat sich entschieden. You are to know that I did not create you alone. Und wir sollten wissen, dass wir nicht alleine erschaffen worden sind. You are not created alone. Du wurdest nicht alleine erschaffen. He created you with somebody. Er hat dich mit jemandem erschaffen. Amen. Amen. And that somebody does not come by. You just stumble into it. It does not come that way. Stolperst nicht einfach über diese Person. Amen. Amen. It comes through Christ. Das kommt durch Offenbarung durch Christus. He come. He revealed him. Er offenbart dir diese Person. To you, who your mate wer is. Dein Ehepartner ist. He is the one. It's not. He's a child of God. That's Gott not enough. Schließt Ehen zusammen, nicht der Mensch. Which means all men that are children of God should be your man, your husband. Und das Kriterium ist nicht das. Hauptsache, die Person glaubt an Jesus, weil viele Menschen glauben an Jesus. He's a tongue talker. Oder er spricht in Fremdsprachen. You know, he goes to church. Oder sie geht zur Gemeinde. You know, that what people what they see. Das was it's Menschen so funny. Sehen, ist merkwürdig. It's so funny. And that's why they are disappointed. Und deswegen sind dann auch immer viele Enttäuschungen da. Gebe Gott Zeit. There is no age before him. Für ihn ist Alter egal. There is no age before him. Für ihn ist Zeit egal. Let those that are running be running. Die Leute, die rennen sollen, an let them be so fast. Die sollen running. Schnell rennen. Amen. Vorbei ziehen. Es ist in Ordnung. Praise the Lord. Ach, Halleluja. Amen. Amen. He said, for by him we are all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be throne or dominion, or principalities or power, all things were created by him and for him. Amen. He created Lucifer. Er hat Lucifer, den Engel, erschaffen. Amen. Amen. He created Lucifer. Er hat Lucifer, den Engel, erschaffen. And man, you know, he became Satan. Aber er wurde zum Teufel. And he now became Satan. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He created your temper. Er hat deine Wut geschaffen. Er hat dir die Wut geschenkt. He wants you to exercise your anger. Er möchte, dass du wütend bist. Amen. He wants you to be angry. Er möchte, dass du wütend but bist. Be angry at Satan and aber not wütend people. Auf den Teufel und seine Werke und amen. Auf Menschen. He's not fighting your mother, brothers and sisters. Amen. Mm. He's not fighting people, but Menschen hey Satan. Hassen, sicknesses and diseases. Krankheiten hey, whatever is coming to destroy hassen, people, to tear people Menschen away from Jesus. Von Jesus wegnimmt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Also beware of those that reject the Holy Spirit. Nimm dich auch in Acht von Leuten, die den Heiligen Geist verweigern. They reject the Holy Spirit. Sie verweigern den Heiligen Geist. They will tell you they believe Christ. Sie sagen, sie glauben an Christus. But there is nothing like the Holy Spirit. Aber den Heiligen Geist gibt es nicht. Beware of them. So welche Leute soll man nicht nachnehmen. They have their rules and regulations. Sie haben ihre Regeln. They pick and choose what they want. Sie entscheiden, was sie aus der what Bibel they glauben. Want to believe. Sie entscheiden, was die Bibel ihnen sagt. Amen. Amen. So now we are going to the topic. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let us look at how important the Holy Spirit was to Jesus. Schauen, wie wichtig der Heilige Number Geist one, war für he prophesied Jesus. The coming of Jesus. Der Heilige Geist hat das Kommen von Jesus prophezeit. He prophesied the coming of Jesus. Er hat das Kommen von Jesus prophezeit. He foretold the birth of Christ. Er hat die Geburt von Amen. Jesus vorhergesehen. Even, you know, even at the end. You see, that is with Elizabeth. Let's go to Luke 1. Lukas 1. Go to Luke 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 1. He foretold the birth of Jesus. Luke 1. Lukas 1. 13, from verse 39. And Mary arose in those days and went into the hill country with haste into a city of Judah and entered into the house of Zachariah and saluted Elizabeth. Praise the Lord. Lukas 1? Is it? Luke 1, verse 39. 39. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, I don't know if you know the story already. Amen. Mm-hmm. How the angel came to Mary. Die Geschichte, wie der Engel zu Maria kam. How the Holy Ghost conceived Jesus. Wie der Heilige Geist Jesus gezeugt hat. Amen. Amen. It is the Holy Ghost that conceived Jesus. Es ist der Heilige Geist, der Jesus gezeugt hat. And Elizabeth is Mary's cousin. Und Elisabeth ist Marias Cousine. But you know, look at verse 36. He said, "And behold, your cousin Elizabeth, she had also conceived a son in her old age, and this is the sixth month with her, who was called." Barren. Amen. Mm-hmm. You know, the angel, you know, it is not because Elizabeth is Mary's cousin. Es war nicht, weil Elisabeth Marias Cousine war. But because Elizabeth was carrying John the Baptist. Elisabeth pregnant of John the Baptist. Schwanger war mit Johannes dem Täufer. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And in verse 40. 40. Okay, let's read from verse 14. And entered into the house of Zachariah and saluted Elizabeth. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Amen? Amen. And she speak out with a loud voice and said, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb." You know, if you look at here, and Mary's stomach, the stomach was not like this, that people can see that she's pregnant. Der Bauch von Maria war jetzt nicht groß. Es war keine Kugel, dass Leute gesehen haben, da ist was. And Mary have not told Elizabeth that I'm pregnant. Und Maria hat zu dem Zeitpunkt auch Elisabeth noch nicht gesagt, dass sie schwanger ist. The power of the Holy Ghost. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes Elizabeth is speaking. Wusste Elisabeth, da ist was. She knew something. Sie wusste, that Mary was already pregnant. Dass Maria schon schwanger ist. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And she spoke with a loud voice and said, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb." 42. Und sie rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Amen. Amen. Somebody that, you know, the angel said to Mary, your cousin Elizabeth is also pregnant. And Mary went there immediately. And you can see, there was nothing to show for it that Mary was already pregnant. But through the power of the Holy Spirit, Elizabeth was able to see that Mary was already pregnant. Der Engel hat zu Maria gesagt, dass ihre Cousine auch schwanger ist. Und Maria, als sie es gehört hat, ist dann auch zu ihrer Cousine Elisabeth gegangen. Und Elisabeth hat direkt erkannt, dass Maria auch schwanger ist, obwohl man bei Maria gar nichts sehen konnte. It was the angel that told Mary that Elizabeth was pregnant. Es war der Engel, der der Maria gesagt hat, dass Elisabeth schwanger ist. But it was not the angel that told Elizabeth that Mary was pregnant. Aber der Engel hat nicht Elisabeth gesagt, dass Maria schwanger ist, sondern es war die Kraft des Heiligen Geistes. You know things through the Holy Spirit. Du erkennst Dinge durch den Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. He revealed things to you and me. Er offenbart dir Sachen und zeigt uns Dinge. Listen to him. Und deswegen müssen wir ihm zuhören. Then spend time with the Holy Zeit Spirit. Mit dem Heiligen Geist verbringen. Spend time with Jesus. Mit Jesus. You know, those time. He said, meditate in my word. Wir sollen über sein Wort nachsinnen, Tag und Nacht. Amen. Amen. If we're going to your normal job and let Christ be here. Selbst wenn wir auf der Arbeit sind, soll dennoch Christus in unseren Gedanken sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And when, then verse 43. 43. And when is this to me, that the mother of my Lord should come to me? Praise the Lord. For lo, as soon as your voice of salutation sounded in my ears, the babe leaped in my womb for joy. And blessed is she that believe, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. And Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Holy Spirit is for what man call impossibility. Der Heilige Geist macht das Unmögliche. Amen. Amen. It is for what man call impossible. Er macht das, was für den Menschen unmöglich ist. What God wants you to be. Das, was Gott für dich möchte. If you can do it without God, it's not His will for you. Gottes Wille für dein Leben wird für dich wird ohne Gott nicht möglich sein. You know, it's hard to know His will for you. Wir erkennen Gottes Willen. Without Him, you cannot do it. Indem wir, that's His will for you. Indem ganz klar ist, dass ohne Jesus Christus kannst du diesen Willen nicht erfüllen. His will for you is not you depending on yourself doing it. Sein Wille. It's like I'm here today. Wirst du dich erfüllen können, indem du dich auf dich selbst verlässt? That I'm here today, I cannot. It's impossible. Zum Beispiel, dass ich heute hier bin. Preaching the gospel of Christ is impossible. Aus mir selbst heraus kann ich das nicht machen. Amen. Amen. So also, whatever He wants you to become, was immer or to du sein sollst. If you can do it without Him, wenn du es ohne ihn tun kannst, it's not coming from Him. Kommt es nicht von ihm. Amen. And for God to come into a man's life, to live inside a man. Damit Gott in einem Menschen leben kann. And for Christ Himself to come here. Damit Christus hier and auf Erden live inside kann. And live like you and me. Und so leben kann wie wir and Menschen. And have a body like you and Körper me. Körper haben kann wie it wir Menschen. It is impossible. Das ist unmöglich. And that's what confused Satan. Und das verwirrt den Teufel. Amen. Amen. That's what confused Satan. Das verwirrt den that Teufel. That God can break down Himself. Dass Gott sich so erniedrigen so kann. So low. Sich so erniedrigen kann. And not become a baby. Und dann wie ein Baby. That wird, is born. Was geboren wird. Is somebody getting it? Somebody that has just changed the pampers. Jemand, der darauf angewiesen ist, dass jemand ihm die Windeln wechselt. The whole God that created, the creator of everything. Obwohl er Schöpfer von allem ist. Then that he can bring down himself so low. Dass er sich dennoch so erniedrigt. That it is as if he became a servant to those he created. Er wurde ein Knecht für die Menschen, die er erschaffen hat. I don't know if somebody getting it. You can see the humility. Seiner Schöpfung. How Jesus humbled himself. Und daran sehen wir, wie sehr sich Jesus gedemütigt hat. Amen. Amen. He said he gave grace to the humble. Er gibt James, schenkt den Demütigen Gnade. Grace does not come by prayer. Gnade kommt nicht durch Gebet, sondern humility. Durch Demut. So if you can humble, wenn wir uns humble yourself before uns demütigen können vor Jesus, believe Jesus and glauben, you're believing. An ihn glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. The child and the son. Um an den Sohn und das Kind zu glauben. To believe the child and the son. Um an den Sohn und das Kind zu glauben. It was the Holy Spirit that prophesied the coming of Jesus. Es ist der Heilige Geist, der das Kommen von Jesus vorhergesehen hat. Every prophecy. Jede Prophezeiung. They prophesy. It's all every prophet. Jeder Prophet. They prophesy the coming of Jesus. Hat über das Kommen von Jesus Christus gesprochen. Isaiah, Jeremiah, they all prophesy the coming of the Lord. Viele andere, sie haben über das Kommen von Jesus Christus. The Bible said the Spirit of God came upon them. Der Geist Gottes kam über sie. And they prophesy. Und sie haben prophezeit. So the Spirit was the one who began to tell us that Christ was coming. Der Geist war derjenige, der angefangen hat, uns vorzubereiten, zu sagen, dass Jesus kommen wird. Praise the Lord. Halleluja. And if, number two, it is the Holy Spirit that conceived Jesus. Das ist der Heilige Geist, der uns Jesus gegeben hat. We are still in Luke 1. Amen. Amen. Look at from verse 26 to 35. Amen. Lukas 1, 26. From verse 26. And in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God into a city of Galilee named Nazareth to a virgin exposed to a man whose name was Joseph. Of the house of David, and the virgin's name was Mary. Amen. You know, I don't believe that Mary was the only virgin. Ich glaube nicht, dass Maria die einzige Jungfrau war auf Erden zu der Zeit. It was not sent. You know, Mary did not give birth to Jesus because he was a virgin. Maria hat Jesus nicht gebärt, weil sie eine Jungfrau war. You see. She was favored. Sie war gesegnet. Sie war begünstigt. She was favored. Sie war gesegnet. And the angel came unto her and said, Hey, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Sie war begnadigt. Favor also means grace. Gunst heißt auch Gnade. It also means blessing. Heißt auch Segen. Amen. Amen. He found grace before God. Sie hat Gnade gefunden vor Amen. Gott. Amen. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary. For thou hast found favor with God. You know, if angel come to you today, will you be afraid? Wenn ein Engel zu dir kommen würde, hättest du Angst? Will there be fear in your life, in you? Hättest du Angst? Amen. Davor. You know, all the time, you know, then, it was always with fear. Damals hatten die Leute immer Angst, wenn sie sowas gesehen haben. When Zachariah saw angel, you see, he was also afraid. There was fear. Der Vater von Johannes der Täufer einen Engel gesehen hat, hatte er auch Angst. Verse 31. And behold, thou shalt conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Praise the Lord. You can see the name Jesus is given here. Der Name von Jesus wird hier gegeben. He said, you will call his name Jesus. Du wirst ihn Jesus nennen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It is the Holy Spirit that conceived Jesus. Es ist der Heilige Geist, der Jesus gegeben hat in den Schoß von Verse Maria. 32. He shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Amen. Amen. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. There is no end to his kingdom. Sein Königreich hat kein Ende. If I go there, we will not close today. Let me go further. 34. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Amen. Amen. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Praise the Lord. Mary, it is the Holy Ghost that conceived Jesus in Mary's womb. Geist, der Jesus in Marias Schoß gegeben hat. It is the Holy Ghost. Das ist der Heilige Geist. That did all the conception. Diese Zeugung gemacht hat. Amen. Empfängnis gemacht. Just like you and me today. So wie du und ich. Without the Holy Ghost, we can never be born again. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht wiedergeboren sein. The same bed that Jesus is born. Die gleiche Geburt, die Jesus Christus gegeben hat. He was, you know, Jesus is born of the Holy Ghost. Jesus empfangen worden durch the den Holy Geist. Ghost conceived er ist geboren durch den Heiligen Geist. And it is not through who? Joseph. Nicht durch Josef. Amen. Amen. So also, through you and me, genauso wie du und ich, we are born into Christ's work in das Königreich von Christus durch die Kraft des it Heiligen Geistes. It is not through our mother nicht and our unsere father. Eltern. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There is a womb. Womb. Es gibt einen Schoß. Amen. Womb. That's womb. Mary's womb. Marias Schoß. Amen. Amen. You see, there is a womb. And you know, there is what is called a spiritual womb. Und es gibt einen geistlichen Schoß. Praise the Lord. Halleluja. And our heart is a womb. Unser Herz ist auch ein Schoß. Amen. Amen. In our heart, in your heart is a womb. Unser Herz ist ein Schoß. You know, the ground is a womb. Der Boden look ist ein Schoß. Look at Mark 4. Let's quickly go to Mark 4. Markus 4. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 4. Markus 4. You know, a womb. It's where you plant seed. Ein Schoß ist der Ort, womb is where you plant an dem man seed. Einen Samen einpflanzt. Amen. Amen. And the ground is a womb. Und der Boden ist Jesus sozusagen auch ein Schoß, in Mark 4. Wo ein Samen eingepflanzt werden kann. Markus 4. From verse 26. 26. Amen. Amen. Are we there, please? And it says, so is the kingdom of God. Sasa, can you help us to read verse 26? Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. And he said, so is the kingdom of God. As if a man should cast seed into the ground. He called the ground a womb. Amen. Die Erde hier einen Schoß. That is going to carry, you know, that is going to... You know, the seed going to carry the seed and there is going to be baby. Und diese Erde wird einen Samen tragen. Dieser Same wird dann wachsen und gebären. Praise the Lord. Halleluja. Anytime you pray. Immer wir beten. Amen. Anytime you pray, you sow seed into your womb. Dann sehen wir einen Samen in unseren Schoß. Your heart is the womb. Unser Herz ist der just Schoß. Like the ground is the womb here. Genauso wie der Boden der Schoß ist. Anytime, you know, remember different type of prayer when you pray. When you pray, when you are singing, you are so you sow seed into sehen wir your Dinge, womb. Dinge in unseren from Schoß. Your heart unser is Herz womb. Ist unser Schoß. Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. Verse 26 again. And he says, so is the kingdom of God. He's using the natural things to teach us Er benutzt das Natürliche, um uns zu zeigen, wie das Königreich funktioniert. He says, as if a man should cast seed into the ground. The ground is the womb. Die Erde ist der Schoß. And should sleep and rise night and day. And the seed should spring and grow up. He knoweth not how. You know, if a woman is pregnant, she doesn't know how the baby grows. Weiß nicht, wie das Kind in ihrem Leib wächst. So also, you know, all your praises, all dein Lob, all your meditation, you sow seed into your womb, in deinen Schoß. And you don't know how it's going to grow. Weiß nicht, wie das wachsen wird. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. All the prayer you pray, the singing, the worship, the time you even spend Zeit, to come here. I have relationship with Christ. And here is message. People spend this time to make money. Leute, but you are chosen to have relationship with Christ. Du entscheidest dich für Christus. You sow seed in your womb. Samen in dein Leib. Amen. And it must surely grow. Und es wird wachsen. Don't abort it. Amen. Wir dürfen das nicht abtreiben. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You don't know how it will grow, but it's Ihr wisst nicht, wie es wachsen wird. It is growing. Aber es wächst. Amen. He said, verse 27. I should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up. He knoweth not how. That you don't know how it's growing does not mean the baby is not growing in your womb. Nur weil du nicht weißt, wie es wächst, heißt nicht, dass es nicht wächst. That you don't know how it's growing does not mean your praise is not growing. Heißt nicht, dass dein Lobpreis nicht wächst. That you don't know how it's growing does not mean your blessing the house of God is not growing. Und dass deine Segnungen nicht wachsen, dass du Gottes Haus segnest. He said for the end, verse 28. 28. Fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. And when the fruit is brought forth, immediately he put it in the circle because the harvest is come. Praise the Lord. Hallelujah. Now the different prayer. You know, we talked about it on Wednesday. Let us quickly go to Joshua 1. Look at one form of prayer. You know, sometimes prayer is not kneeling down and closing your eyes. Gebet ist nicht sich hinknien und seine Augen schließen. You know, people just love it to kneel down. Leute lieben sich hinzuknien. Until they kneel down, then you cannot pray when you are. When you are driving. Das heißt, beim Autofahren kann man nicht beten. Because you cannot kneel down. Aber beim Autofahren kann man sich ja nicht hinknien. Praise the Lord. Halleluja. Meanwhile, the Bible said, pray without ceasing. Die Bibel sagt, wir sollen beten ohne Unterlass. Amen. Ständig. Are you going to pray without ceasing? Wir sollen ständig beten. If it is by kneeling down and by closing your eyes. Im Gebet immer nur Augen zu und in den Knien gehen. Amen. Amen. Auf Joshua Knien gehen. Let us go there, please. Joshua 1. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, it's not what religion called prayer. This very place. Hier ist nicht das, was Religion Gebet nennt. Look up from verse 1. Joshua 1, quickly go through it. Vers 1. Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Can you see? Moses was a servant. Moses war ein Knecht. But you are not a servant. Aber wir sind kein Knechte mehr. Wir sind Söhne Gottes. There's a difference between a servant and a son. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sohn. You know, First John talks about us. Go put something here. Go to First John. 1. Johannes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at First John. What First John said about us. First John. First John 3. 1. Johannes 3. From 1 and 2. It said, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the Son of God. You see it? 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. What's your name, Charlie? Christine. Help us to read verse 1. Okay. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Praise the Lord. Halleluja. You know, your parents might not even know you. Deine son of God. Eltern wissen vielleicht nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Sie denken, du bist immer die alte Person. The old Esther, the old Judith, the old Judith. They don't know that it is no longer the old Judith. Sie denken, sie wissen, dass die alte, Esther, dass nicht mehr die alte Person ist. It's now the new Mary. So, das ist jetzt die neue Person, die ein Sohn Gottes ist. Amen. Amen. You know, your friends might not even know it. Deine Freunde wissen das nicht. Because, you know, for them, they walk by sight and not by faith. Denn für sie, sie wandeln durch Sicht und nicht durch Glauben. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the Son of God. Moses was called a servant of God. Mose wurde ein Knecht Gottes genannt. He said, you are a son of God. Aber wir sind Söhne Gottes, wir sind Kinder Jesus Gottes. Greater. Wir sind größer als das. You know, Jesus even said it in Matthew 11. Matthäus 11. He said, we are greater than them. The least among you. Wir sind größer als die. The one that is saved today is greater than Abraham. Dass der Kleinste jetzt im Königreich Gottes größer ist als alle anderen He's Propheten. Greater than Moses, greater than us. Größer als Mose, größer als Because Abraham. You are a son. Wegen Jesus Christus in uns, weil wir Söhne sind. Aber sie waren Knechte. Without Jesus, you are never Denn ohne a Jesus son. Kannst du kein Sohn Gottes sein. No, that's why I know Jesus was able to come. He could see that we are going to join him as one family. Jesus kam und wusste, dass wir bald zu ihm gehören werden. Amen. Amen. You know, if you are doing something, you know, there's something that motivates you to do it. Wenn du etwas tust, gibt es etwas, was dich dazu antreibt, es zu tun, eine Motivation. Amen. You know, money motivates people to start church. Geld motiviert Leute, eine Gemeinde zu gründen. It's a pity. Das ist traurig. Amen. Amen. I don't know how, I don't know. You know, because... Then why don't you go and work? Dann geh doch arbeiten. Amen. There are other. You don't need to come to Jesus before you have money. Du musst nicht zu Jesus kommen, um Geld zu haben. You see, he said the blessing of the Lord make us rich and added no sorrow, because there is another blessing. Satan can bless you. Der Teufel kann dich aussegnen. Amen. Mm-hmm. There is the blessing of Satan. Es gibt den Segen des Teufels. So Satan wanted to bless Jesus. Der Teufel. Wollte Jesus sogar segnen, als er ihn versucht hat in der Wüste 40 Tage lang. In temptation, during the temptation. He said, bow down before me, I will give you everything. Der Teufel hat zu Jesus gesagt, knie vor mir nieder, dann werde ich dich segnen. Ich werde dir alles geben, was ich habe. You don't need to come to Jesus to be blessed. Das heißt, man muss nicht zu Jesus kommen, um gesegnet zu sein. If you are looking for wenn es dir nur um Reichtum und Segen geht, dann brauchst du nicht zu Jesus kommen, dann geh irgendwo anders hin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Behold, what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the Son of God. Therefore, the world knoweth us not, because he knew him not. Don't be surprised if they don't know you. Sie sollen uns nicht wundern, wenn sie uns they nicht erkennen. They did not know him. Sie haben Jesus auch nicht erkannt. So if they don't know you, wenn not sie uns nicht erkennen, don't be surprised. Das ist kein Wunder. if parents don't know you, wenn Eltern uns if nicht you erkennen, are telling them the truth, wenn du deinen Eltern die Wahrheit and they cannot understand sie das nicht verstehen don't wollen, be surprised. Wundere dich darüber nicht. Because if they are not there, they can never even be there. Wenn sie nicht they can never vom know Königreich sind, werden sie es nicht verstehen. You need the power of the Holy Spirit to help you to understand. The truth, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, um die Wahrheit zu akzeptieren und if zu verstehen. We reject, it doesn't make sense to any common sonst wird es keinen Sinn machen für dich. Christ's word is not by common sense. Gottes Wort basiert nicht auf Logik. You know, 1 plus 1 in common sense is 2. 1 plus 1 ist 2, logisch. But in Christ's word, aber im Königreich Gottes kann es was anderes sein. It can mean million. Es kann 1 Million bedeuten. Praise the Lord! Halleluja! Amen. He said, a day with him is a thousand years. Just one day. He was like, ein Tag mit dem Herrn ist wie tausend Jahre. So, once he comes to him, tausend Jahre wie ein Tag. It is not with common sense. Deswegen, wenn es um ihn geht, da ist Logik. You know, a common sense. If it is more blessed to receive than to give. That is common sense. Logischerweise ist es besser, wenn man empfängt, als wenn man gibt. But in Christ's word, aber im Königreich Gottes, it is more blessed to give than to receive. Es geben seliger als nehmen. In common sense, with common sense, you cannot come to mit Logik kannst du nicht zu uns kommen. It can never make sense. Das wird keinen Sinn ergeben. That is why you need the Holy Spirit. Deswegen brauchst du den Heiligen the Geist. Natural man is full of der natürliche sense. Mensch ist voll von Logik. And no common sense can work there. Aber das funktioniert dort nicht im Königreich Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in verse 2 it says, beloved, now are we the Son of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Quickly back to Joshua 1. Amen. Joshua 1. Let me see the time. Okay. We still have some few time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Amen. Mm-hmm. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Praise the Lord. Hallelujah. If you can see, can you see how God is with a servant? Wie tief Gott bei einem Knecht ist? How is he with you today? Wie viel mehr ist er dann bei uns als Kinder Gottes? If you can't die for your servant, wenn du für deinen Knecht sterben kannst, can you do for your son? Was kannst du dann für deinen Sohn machen? If you can love your servant, wenn du deinen Knecht liebst, how much more your son? Wie viel mehr liebst du deinen Sohn? Daddy. Amen. Look at what he's saying to his servant. Hört euch an, was er zu seinem Knecht sagt. What about you? Was damit that uns? Is greater than the servant. Jetzt größer als die Knechte, so. Weil wir Kinder Gottes jetzt sind durch Christus. So I'm looking down on yourself. Wir müssen aufhören, uns herabzuschauen. Praise the Lord. Halleluja. Then verse 4. Verse 4 is that from the wilderness and the this Lebanon, even unto the great river, and so on and so forth. Then verse 5. There shall not any man be able to stand before thee all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Mm-hmm. That's Hebrew 13:5 for us today. In Hebräer 13 steht das auch nochmal. You see, for you and me, the Lord said he will not leave us, he will not forsake us. Er wird uns nicht verlassen oder am Stich lassen. The same promise here, amen. Das gleiche Then he said, be strong. Seid stark. Be strong in the Lord. Stark und mutig. Be strong in the truth. Stark und mutig. Be strong in his love for you. Stark in seiner Liebe für amen. Dich. Amen. It is his love for you that can keep you there. Nur seine Liebe kann dich dort bewahren. That can keep you, that can help you to hold on. Kann dir helfen. It is not your love for him. Festzuhalten, nicht seine. It is his love for you. How he loves you. Nicht seine Liebe für dich. Meditate on how he loves you. Seine Liebe für dich wird dich bei ihm behalten. It's so good to meditate on it. Und darüber müssen wir nachsehen, wie sehr uns Jesus liebt. Take away all the body. Das nimmt diese Last weg von uns. No, you feel how he loves you. That you know he left heaven and he came here. Er hat den Himmel verlassen und ist wegen dir hier hingekommen zu sterben. He became a baby because of you. Er wurde ein Kind wegen dir. Again, salvation is personal. Errettung ist etwas Persönliches. If you are the only one on earth, wenn die einzige Person auf Erden gewesen wäre, wäre er dennoch gekommen. No, he came because of me. Er to die for me. Mir, um für mich zu sterben. If he can die for me. Wenn er für mich sterben what kann. What else have you not given? Das hat er mir dann noch nicht gegeben. Amen. Amen. Meditate in his love for Sinne you. Über seine Liebe für that dich. Is how you fall in love with him. So verliebst du dich in ihn. You don't love people by meditating on yourself. du liebst Leute nicht, indem du über dich selbst nachsinnst. Amen. You love people by meditating on what they have done for you. Du liebst Leute, indem du über das nachsinnst, was Jesus für dich gemacht hat. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Be strong and of good courage. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto your father to give them. Only be thou strong and very courageous. Be strong and very courageous. Sei stark und mutig. Never give up. Gebe nicht auf. The more Satan tightens the button, the more you believe Christ. Umso mehr der Teufel kämpft, umso mehr glaubst du an Christus. The more things look worse. Umso schlimmer es wird. The more you believe Christ. Umso mehr glaubst du an Christus. That things look worse does not mean the end. Nur weil es schlimmer wird, heißt nicht, dass das Ende ist. You know the fire, the three Hebrew boys. Die drei hebräischen Jungs im Feuer. You know before the fire, it was not worse. War es nicht schlimm? Then when it was now worse, that's the fire. Richtig schlimm wurde im Feuer. And they were dropping to the fire. That was not the end. Das war nicht das Ende. Amen. Auch wenn es so aussah. You know, if Jesus say yes, no devil can say no. Man kann auch kein Dämon. You are the one that to say the end. Du kannst aufgeben und sagen, ich will nicht mehr. Only be thou strong. Be strong in his truth. Sei du einfach nur stark in seiner Wahrheit. Be strong in the fight of faith. Stark im Kampf fight des Glaubens. Fight of kämpf faith. Den guten Kampf des to Glaubens. Believe, to believe. He said the kingdom of heaven suffer violence and violence take it by force. Im Königreich Gottes wird Gewalt angetan. Die Gewalt reißt es an sich. He suffer violence, you know. The more Satan tightens the button, the more you tell him it's over with you. He's already, he knows when you don't, you know, if you give Satan 2 days, wenn du dem Teufel 2 Tage gibst, he will stretch it to 5 days. Wird er 5 Tage draus machen. Amen. Amen. You don't give time. No matter what. Für dich gibt es kein Ultimatum, egal was ist. Amen. Christus. No matter my age, egal wie alt ich werde, I will not go. You know something, a Delilah. So I will not go for any Delilah. Ich werde Delilah nicht. Amen. Amen. No matter the time. Egal viel no matter the pressure from the family. Egal viel Druck no, you know, family, they push their children to marry. You know, Gesellschaft. I don't know what is wrong with people. Familien drängen ihre Kinder. They don't push them to know Christ. Aber sie drängen sie nicht they dazu, push Christus them to marry. Sie push them for education. Zu heiraten oder in zur Schule zu gehen. They don't push them to have relationship with Christ. To know the only true God. Den einzig wahren Gott. Amen. But they push them for what? What they call prosperity. Zu dem, was sie Erfolg nennen. And what Christ called evil. Was aber Christus bösartig ist. He says, seek first the kingdom of wir sollen zuerst nach dem Königreich von Christus suchen. Ihn erkennen. All those things alles will andere. Those things will pursue you. Das wird hinter uns her sein. You see, money is supposed to pursue Geld you. Sollte hinter and uns not her you sein. Pursuing money. Hinter Geld parents sein. Will pursue you to pursue money. Aber Eltern wollen, dass du hinter Geld her wirst. Praise the Lord. Halleluja. I was there before. Und so war ich auch früher. I know how I wanted my children ich wollte, to become dass meine Kinder reich sind to und erfolgreich haben und so viel, to so viel sorry. Macht haben. I thank God aber ich bin dankbar dafür, dass Gott meine Gebete dafür nicht erhört hat. Amen. Weil nur der liebe Gott weiß, wo meine Kinder dann wären. It's not about money. Es geht nicht um Geld. Es geht um Christus. Money never give joy. Geld gibt never keine Freude. Geld gibt keine never, Freude. Never, never. Look at them. Look at, don't look at them today. Look at their life. Schau ihr Leben an. Menschen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If you need it, he is the provider. He wenn du need das it. Brauchst, ist er dein Versorger. He provides whatever er versorgt you need das, was du brauchst. You are not the provider. Du bist nicht dein Versorger. Er ist dein Versorger, der Herr. Pray without pain. Thank you. Amen. Amen. Praise the Lord. Ohne Nachgeschmack. Ohne bitteren Nachgeschmack. Be strong and of good courage. For unto these people shall thou divide an inheritance. The land which I swear unto your father to give them, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses, my servant, commanded thee. Amen. Mm-hmm. Then it was the law Damals war es das Gesetz. Now is the truth. Aber jetzt ist die Wahrheit. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Let's go to put something here. Go to John 1. Johannes 1. See the difference between the two there. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. John 1. Johannes 1. John 1. From verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. That is Christ, what he became a man like you and me. Christus wurde zu Mensch wie du und ich. And we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Amen. Jesus, full of grace and truth. Jesus, voll von Gnade und Wahrheit. Said John, bear witness of him, verse 15, and cried, saying, this was he of whom I speak. He that cometh after me is preferred before me, for he was before me, and of his fullness and all we receive, and grace for grace. For verse 17, that's what we're going to. For the law was given by Moses. You see, the law that God told Joshua to believe, to obey. You understand? But grace and truth came by Jesus Christ. The difference, you see, we follow Christ. Wir folgen Christus und nicht Mose. A lot still follow Moses. Viele Leute folgen immer noch Mose. And it's so wrong, amen. Ist nicht richtig. They are after the flesh and not after the spirit. Hinter dem Fleisch, ja, nicht hinter dem Geist. Following Moses is after you follow the flesh. Hinter Mose zu sein heißt hinter dem Fleisch zu sein. You are after the five senses. What you can see. Das was du siehst. You see people, you know, people wearing trousers, people doing this, people, you need them. They are after, but we walk by the Spirit. Aber wir schauen auf das, auf we den Geist. See the Spirit that wir wandeln speaking, nicht den Geist. Wir that is walking prüfen den Geist, der spricht. Amen. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Go back to Joshua 1. Amen. Joshua 1. Verse 7 again. He said, only be strong, be thou strong, and very courageous, that thou mayest observe to do according to all that all the law which Moses, my servant, commanded thee. It is not the laws of Moses we follow today. Wir folgen nicht dem Gesetz von Mose. Jesus came to fulfill the laws. Jesus kam, um das Gesetz von Mose zu erfüllen. So that we will not fulfill it. Damit wir es nicht mehr erfüllen. We not believe Christ. Wir glauben jetzt an that Christus is how we fulfill the law. Und so erfüllen wir das Gesetz. We don't fulfill, we don't go after the law and fulfill it. Wir suchen nicht das Gesetz, we believe Christ, sondern wir then we fulfill glauben it an Christus und somit haben wir das Gesetz erfüllt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That is Matthew 5. Amen. Matthäus 5. Go there. Matthew 5. There's something there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5. Put something in Joshua. We are still going back there. Matthew 5. Look at what Jesus said here. Ich an, was Jesus hier sagt. Matthäus 5, Vers 17. He said, take note that I came to destroy the law. Amen? Amen. Jesus did not say, did not come to destroy the law. Er kam schon, that Gesetz there is zu no law. There is still law. Es gibt noch the das law Gesetz. Of Moses is still there. Das Gesetz von Moses ist doch da. And if you don't believe Christ, you have to fulfill it by und wenn yourself. Du nicht an Christus glaubst, musst du es allein erfüllen. He said, Jesus said, take note that I come to destroy the law or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Jesus came to fulfill the law. Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen. And not to destroy it. Und nicht, um es zu zerstören. So that nobody will obey it. Amen. Damit keiner es he came to fulfill it. Er kam, so that you will not fulfill the law. You believe him. That's how you fulfill damit the law. Damit du einfach an ihn glaubst und so erfüllst du das Gesetz. Praise the Lord. Yeah. Then verse 8. Two, help us to read verse 8. 1. Joshua, Vers 8. Joshua 1, Vers 8. Joshua 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsch darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Praise the Lord. Hallelujah. So this book of the law shall not depart out of your mouth. Today it is the truth, Christ. Heute ist es die Wahrheit, Christus. That should not depart from your mind. Die nicht von deinem Mund weichen soll. See, from your mind. Von deinen Gedanken weichen let soll. Let Christ be in your mind. Das ist Christus dein Gedanke. You might be doing your natural job. Vielleicht tust du deinen natürlichen Job. You go to work. I don't know the work. You go some go to HM, some go to school. Your mind is going deine to Gedanken be doing something werden irgendwas machen, während du arbeitest. Even when you are at home, wenn du zu Hause bist, wenn du Teller wäschst, or cleaning the house, oder das Haus your mind is going to be busy deine doing Gedanken something. Werden irgendwo sein. Is your mind full of Christ? Deine Gedanken voll von or Christus full of oder voll von Sorgen? Or full of solving problems? Voll von Problemlösungen. Amen. You know, to meditate in his word does not mean reading the Bible 24 hours a day. Über sein Wort nachzusinnen heißt nicht, 24 Stunden lang die Bibel zu lesen. It's allow him to be in your mind. Sondern zulassen, dass er in deinen Gedanken ist. Amen. The same mind you used to worry. Die Gedanken, mit denen du dir Sorgen machst, he wants to live in that mind. Da möchte er leben. He wants to be there. Er möchte da sein. This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do. You see, it's not just speaking it also, and it's not in your mind. Nicht nur sprechen, sondern auch in deinen Gedanken. You know, Jesus talks about something. He said, they worship me with their lips, but their heart is far from me. Jesus hat gesagt, ihr Mund erbetet mich an, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Amen. He is to be in your mind. In deinem Herzen soll and er auch you are sein. Also to speak it. Und du sollst ihn aber auch sprechen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, you see, here he's telling us, he's telling, helping us to know how to prosper. Es hilft uns zu erkennen, wie wir Erfolg haben. How to prosper is, it's not by savings. Nicht durch Ersparnisse. It's not by education. Nicht durch Bildung. It's not by big job. Nicht durch, he did not tell them, he did not tell Joshua to go for Gehalt. A job. He said, how to prosper, prosperity. In Christ's world, it's not your job. It is believing Christ. Im Königreich von Christus geht es darum, Beziehung mit ihm zu haben. Maybe God does not know anything about school here. Aber vielleicht kennt Gott das Schulsystem nicht. Und er weiß nicht, dass es Bildung gibt. Oder er weiß nicht, dass es Arbeit gibt. Like that. Was hat er said, nicht gesagt? In my er hat gesagt, sind über seinen Wort nach. Shall not depart out of your mouth. But thou shalt meditate therein day and night. Here is not even talking about praying day and night. He said, "What was religion we call prayer?" Amen. Amen. He said meditation. But they don't call meditation prayer. So then, nachsinnen. Meditate. Meditation gives you results. Nachsinnen gibt dir Ergebnisse. You see, if you meditate on problems, wenn du über Probleme nachsinnst, wirst du Ergebnisse haben. Amen. If you meditate on Christ, you are wenn du über Christus nachsinnst, wirst du Ergebnisse haben. Your meditation dein Nachsinn is you going into the spirit world to take something. Wenn du in, das, in die geistliche Welt gehst und etwas nimmst, und das ist Gebet. And something is going to come out through your meditation. Und etwas wird kommen durch deine Meditation, durch dein Nachsinnen. Über Gottes Wort. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous. And then shalt thou have good sources. Am I the only one reading it? Amen? Amen. He said how to have good sources. Wie wir gelingen haben. It's not by you passing in the school. Nicht, indem wir in der Schule bestehen. But by believing. Indem wir glauben an Christus. You know, it's so simple to understand. Es ist so zu leicht zu verstehen. Wir sind an schwierige Sachen gewöhnt. So just believe Jesus, that's all. Wir sollen einfach nur glauben und das reicht. Das kann nicht sein. No, we are not used to something that is not difficult. Wir sind nicht an Dinge gewöhnt, die einfach sind. Wir sind gewöhnt an ein schwieriges Leben, schwierige Situationen. Have not I commanded? Can you help us out? Christine, help us out. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Praise the Lord. Hallelujah. Have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid. He said, don't be afraid. Wir sollen keine Angst haben. Don't be afraid. Wir sollen keine Angst haben. Überall herrscht Furcht. There's fear everywhere. Es herrscht überall Bomb Furcht. Can explode at any time. Zu jeder Zeit kann sich irgendwas in die Luft sprengen. Keiner ist sicher. Aber Kinder Gottes sollten sicher sein. Christus ist unser Gestern, unser Heute und unser Morgen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Have not I commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord your God is with thee, whithersoever thou goest. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Meditation is prayer. That is why you have result. Nachsinn ist Gebet und deswegen wirst du Ergebnisse haben. Praise the Lord. Hallelujah. You know, to be carnally minded. It's also meditation. Ist auch Meditation. The Bible calls it death. Die Bibel uns tot. You see, for your mind to be full of carnality. Dass deine Gedanken voll sind. What your mind is full of. Fleischlichen Dingen. The Bible, go there, Romans 8. Amen. Römer 8. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Romans 8. We will soon close. We just have some few minutes. Römer 8. Romans 8. Abato will help us to read. This Romans 8. Amen. Amen. Romans 8. Sometimes, where will we start? Help us to read verse 1 and 2. Anson's fine. Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben findet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Praise the Lord. Hallelujah. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. That's what I just said to you today. That, you know, after speaking to somebody, don't condemn yourself for whatever it is. Haben, sollen wir uns nicht verurteilen. There is no more condemnation to those that walk after Christ. Für die, die nach Christus wandeln. If Christ is your motive, if Christ is your value, how you do it, there should be no condemnation. Da sollte da keine Verurteilung geben. Amen. Because you are not the one doing it. Und du bist derjenige, der es tut. Er tut es durch dich. You know, it's not the good of this world. Es ist nicht das Gute dieser Welt. It is what he called good. Sondern das, was er gut nennt. Amen. It is not what pleased people. Nicht was Menschen gefällt. It is what pleased him. Sondern was ihm gefällt. Amen. Amen. You know, the good of this world, why did I not give them money? Amen. Why did I just only preach to them and not give them money? Amen. Then you know you allow him to walk through you. Du lässt zu, dass er durch dich arbeitet. He said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. You know, I believe a child of God can be a politician. Ich glaube, dass ein Kind Gottes I believe that. Politiker werden kann. You can't go to any concert. Ich glaube, dass du, let your value, your motive be Christ alone. Dass du in einem Wettbewerb mitmachen kannst. Aber was wichtig ist, ist, dass dein Fokus auf Christus ist. Amen. Dass dein Wert Christus ist. Let it be Christ alone. Dass dein Motiv Christus ist. And you know, surround yourself with God's children. Und umgebe dich mit Kindern Gottes. It is better you are with God's children than with your unbeliever family. Es ist besser mit Kindern Gottes zu sein. Those that we will tell you don't follow Christ. Mit einer ungläubigen Familie zu sein. Another word, batribi. Denn es gibt Menschen, die dich immer wieder als radikal oder übertrieben einstufen und sagen, du machst zu viel. So viel muss man nicht machen, um ein Kind Gottes zu sein. They don't give you name. Jesus, Jesus, Jesus. Und sag ihnen, dass wenn es mir nicht immer um Jesus geht, dann wird es mir immer um Jesus gehen. Das will ich nicht. Denn nur diese zwei Mächte kontrollieren diese Welt. Christ or Satan. Christus oder der Teufel. And if you say no to Jesus, it's automatic yes to Satan. Zu Jesus sagst du ja zum Teufel. Da gibt es keine Wahl. You cannot be. There is no number three. Es gibt keine Mitte. I'm not here. I'm not there. There is no. I'm not here. I'm not there. Es gibt keine Mitte. If it's no to Jesus, it is automatic to Satan. Wenn es nein, wenn du nein sagst, wie sagst du ja zum Teufel. Yeah, then we call it to Batribin. What is it in English? Extremist. Sie sagen, du bist zu radikal. Hey, it's too, no, no, no, it's too much. Das ist zu viel. Go ask Moses. Go ask David. Go ask Daniel. Aber frag die Leute vor dir. Paul. Geh zu Paulus. Paul said, I call everything all done for Christ's sake. Er sagt, dass alles ist go ask Mist Peter. Im Vergleich zu Christus. Go. You know, Christ's word is both feet and not one here, one there. That's what religion is all about today. One here, one there. One here, in the church, you are there, outside, you are somewhere else. Live the life of Christ, both outside egal, wo wir and sind, in the church. Leben wir das Leben von Jesus Christus. Amen. Let Christ be Christ in your life. Christus sollte it's not Christ sein. In the church, they say the devil outside, because it's only those two powers. That can't control you, amen. Denn nur diese zwei Mächte kontrollieren dich. They don't want you to be radical. Sie möchte nicht, dass du radikal bist. That place, oh, you go to that place. They are too radical. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, radical for Jesus. You know that song? Radical for Jesus. Radical for Jesus. Anywhere I am, egal wo ich bin, geht es mir um Christus. It's for Christ's sake, because if it is not for Christ's sake, it will be for Satan's. Aber wenn es nicht um Christus geht, wird es um das Fleisch, um den Teufel. He said, where two or three are gathered in my name, I'm there. Wo zwei oder drei versammelt sind. It means if I'm not there, somebody must be there. That's Satan. Aber wenn er nicht da ist, heißt es, jemand anderes da ist. If you are gathered, if it is not Christ, it must be Satan. Wenn ihr nicht im Namen von Christus versammelt seid, seid ihr im Namen des Teufels versammelt. Everywhere today. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 2. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Moses' law was the law of sin and death. Das Gesetz von Mose war das Gesetz von Sünde und Tod. Amen. Here, verse 2 talk about two laws. Gibt es uns zwei Gesetze. The laws of the spirit. Die Gesetze des Geistes. Amen. The truth is law. Amen. Die Wahrheit. Amen. It's a commandment from Christ to us. Ist ein Gebot to believe. Von Gott an uns, dass wir glauben sollen. Then he said, "Free me from the law of sin and death." Und das hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde, von dem Gesetz von Mose. You see, by believing Christ, dass ich an Christus glaube, free me from hat the mich law frei of gemacht Moses. Vom Gesetz you von Mose. Praise the Lord. Hallelujah. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son. You know, I could not obey the law. Ich konnte das Gesetz nicht. In flesh, I cannot obey it, because if you break one, you break all. Aber wenn ich ein Gebot missachte, habe ich if alle you violate one, you violate all. Wenn ich ein that Jesus, God not send His Son to not obey all for habe me. Ich alle missachtet, aber Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er alle für mich erfüllt. Because law is spiritual. Das Gesetz des Geistes. And Christ is spirit. Und Christus ist Geist. Spirit that can deal with spirit. Flesh cannot deal with the spirit. Das Fleisch kann es nicht lösen. Das Fleisch kann es nicht befolgen. He said, God sent His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Amen. Amen. We are created in holiness and in righteousness. Wir wurden in Heiligkeit und Gerechtigkeit geboren. I'm not learning to be holy. Ich lerne nicht heilig zu sein. I am holy. Ich bin heilig. Amen. Amen. Depend on the part you see. Es kommt auf die Seite an, die du siehst. If you see your spirit, wenn du deinen Geist siehst, that Christ is, that is not Christ. Der Christus ist. You will believe you are holy. Musst du glauben, dass du heilig bist. If you see your renewed mind. Wenn du deine unerneuerten Gedanken amen. Siehst, you will believe. You will not be. You will see yourself trying to be holy. Wirst du denken? Wirst du dich als jemand sehen, der versucht heilig zu sein? It depends on who you believe you are. Aber was bist du? The part you believe you are. Geist oder deine Seele? You know, I said it's spirit, soul and body. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir Menschen aus Körper, Geist und Seele bestehen. Your spirit is who you are. Dein Geist ist das, was du bist. Amen. Amen. This very spirit that you are. Dieser Geist, der du bist. You know, it's like I'm putting on this dress. Das ist wie diese Kleidung, die ich anhabe. Diese Kleidung, die ich anhabe, I can pull it and wear something else. Ich kann das ausziehen, was anderes anziehen. The real me. Das wahre ich. This dress and my body is my body. Ist mein Körper. Amen. So also the real you. Genau das wahre. The spirit and your body is your spirit. Ist dein Geist. You know, once if you die, wenn du stirbst, your body is going to go, is going to decay. Wird dein Körper verrotten. But your spirit remains. Aber dein Geist bleibt. You see, either go to God, entweder geht es or go to hell. Gott oder geht in die Hölle. Amen. So, you know, it's like the dress. Das ist wie die Kleidung. The dress you are wearing right now. Du trägst gerade. It's God, you are going to pull it. Du wirst sie irgendwo ausziehen und was anderes anziehen. Amen. Amen. But your body remains your aber body. Aber dein Körper bleibt dein so Körper. So also, once you die, your das body decays. Dein Körper wird but verrotten. Your spirit remains your spirit. Dein Geist bleibt dein Geist. That is who you are. Das, your dress is not who you are. Your body is not who you are. Das, what you see, what you feel, what you taste, what you smell is not who you are. Ist nicht das, who was you du are bist. Is your spirit. Du bist dein Geist. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why you know who is in your spirit, Christ. Aber wer ist you are dein holy, Geist? You are righteous. Wenn es Christus ist, that's how you see yourself. That's how you believe. The Lord told me that personally. He says, you never believe what I see outside. I should believe the inside of me. Das Christ in me. Über mich glauben, was äußerlich ist und das, was in mir ist und das Christ ist. Ephesians 4. Amen. In Epheser 4 steht das auch. We are created in holiness. Wir wurden in Heiligkeit und Gerechtigkeit geboren. Holiness does not come by your doing. Heiligkeit kommt nicht durch unsere Werke. It did not come. You are not holy because you don't lie. Du bist nicht heilig, weil du nicht lügst. Though you still lie, but you are holy. Obwohl du lügst, bist du heilig. Amen. Because somebody paid the price of denn your Jesus life. Hat den Preis and you accepted the price. Preis is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, you are not holy because you are working for God. Du bist nicht heilig, weil du für Gott arbeitest. Amen. That is not, you know, you are holy because du bist he heilig, paid the price for you. Preis für dich bezahlt. He died for you. He saved you. You are, he is your savior. You are not your savior. Du bist nicht dein eigener Retter. Is somebody getting it? It is not what you do that makes you to be a sinner. Was dich zum Sünder macht. You know, again, you know, I said it on Wednesday. You were inherited sin. Am Mittwoch habe ich darüber gesprochen, dass wir die Erbe, dass wir die Sünde geerbt haben. Amen. From Adam and Eve. Von Adam und Eva. You are not Adam and Eve. Du bist nicht but Adam. Sin, du bist we are born in sin. Aber du wurdest in Sünde you inherited geboren. It. Du hast die Sünde inherited. Geerbt. So also you inherited righteousness. Und genau Romans 5. Heiligkeit und Gerechtigkeit and holiness durch Jesus geerbt. Through Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Whose motive, whose value is after the Spirit, is Christ. Your value, your motive, what you see is Christ. Amen. Amen. For what? For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the spirit. You know, if your mind, if you are after to pass. Wenn's dir darum geht zu bestehen. If you are after to pass. Wenn's dir darum geht zu bestehen. And you are after to, for people to know you. Was Leute dich kennen. And not after for God, for Christ to be promoted. Aber nicht, dass Christus geprägt wird, dass Christus geprägt wird, wenn das nicht dein Ziel ist. Praise the Lord. Halleluja. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the spirit, the things of the spirit. For to be carnally minded is dead. Carnal mind, mind carnal things. Carnal, carnality, to be carnal meaning dead. Amen. Fleischlich sein ist but to be spiritually minded geistlich gesund is zu sein, life and peace. Leben und Frieden. Amen. Amen. For your mind to be full of Christ. Deine Gedanken voll sind von Christus. Amen. Amen. For your mind to be full of Christ is life and peace. Das ist Leben und Frieden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Okay, stand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We will stop here, please.